Jeder hatte schon mal einen schönen Traum, genau wie ich. Denn letzte Nacht hatte ich so einen. Ich träumte, wir wären schwerelos, schwerelos im All. Ja, wir sind frei, wir sind ganz frei und schweben nur so schwebelos im All. Ja, wir sind frei, wir sind ganz frei und schweben nur so schwebelos im All. Ja, wir sind frei, wir sind ganz frei. Ich will für immer in meiner Welt leben.